Erster, das sind Sprüche von Salomo. Ein kluger Sohn macht den Vater froh. Ein dummer Sohn macht die Mutter traurig. Zweites, Geld, das man schlecht verdient, hilft nicht. Aber gutes Handeln rettet vor dem Tod. Dritter, Jahwe lässt gute Menschen nicht hungern. Aber er gibt schlechten Menschen nicht, was sie wollen. Vierter, wer faul arbeitet, wird arm. Wer fleißig arbeitet, wird reich. Fünfter, wer im Sommer sammelt, ist klug. Wer in der Ernte schläft, macht etwas Schlechtes. Sechster, gute Dinge kommen zu guten Menschen. Schlechte Worte kommen aus dem Mund der schlechten Menschen. Siebter, man erinnert sich gut an gute Menschen. Der Name von schlechten Menschen wird vergessen. Achter, ein kluger Mensch folgt den Regeln. Ein dummer Mensch redet Unsinn und fällt. Neunter, wer ehrlich lebt, ist sicher. Wer schlechte Dinge tut, wird entdeckt. Zehnter, wer heimlich blinzelt, tut weh. Wer offen tadelt, schafft Frieden. Elfter, der Mund eines guten Menschen ist wie eine Quelle des Lebens. Der Mund eines schlechten Menschen bringt Ärger. Zwölfter, Hass macht Streit. Liebe vergibt alle Fehler. Dreizehnter, kluge Menschen sprechen weise Worte. Dumme Menschen brauchen eine Strafe. Vierzehnter, kluge Menschen wissen viel, aber sie reden nicht immer. Dumme Menschen reden viel Unsinn. Fünfzehnter, reiche Menschen haben viel Geld, das schützt sie. Arme Menschen sind traurig wegen ihrer Armut. Sechzehnter, was gute Menschen verdienen, führt zu gutem Leben. Was schlechte Menschen verdienen, führt zu Sünde. Siebzehnter, wer Regeln folgt, geht den Weg zum Leben. Wer Kritik ignoriert, macht Fehler. Achtzehnter, wer Hass versteckt, lügt. Wer schlecht über andere spricht, ist dumm. Neunzehnter, wer viel redet, macht oft Fehler. Wer wenig redet, ist klug. Zwanzigster, die Worte eines guten Menschen sind wertvoll wie Silber. Die Gedanken schlechter Menschen sind wenig wert. 21. Gute Menschen helfen vielen mit ihren Worten. Dumme Menschen sterben wegen ihrer Dummheit. 22. Jahwes Segen macht reich. Eigene Arbeit kann nichts hinzufügen. 23. Dumme Menschen finden Freude an schlechten Taten. Kluge Menschen finden Freude an Weisheit. 24. Was schlechte Menschen fürchten, passiert ihnen. Was gute Menschen wollen, bekommen sie. 25. Wenn ein Sturm kommt, sind schlechte Menschen weg. Gute Menschen stehen fest wie ein Haus. 26. Essig ist schlecht für die Zähne. Rauch ist schlecht für die Augen. Ein fauler Mensch ist schlecht für seinen Chef. 27. Wer Jahwe ehrt, lebt länger. Schlechte Menschen leben nicht lange. 28. Gute Menschen warten auf Freude. Schlechte Menschen haben keine Hoffnung. 29. Jahwe schützt gute Menschen. Aber er bestraft schlechte Menschen. 30. Gute Menschen bleiben immer stark. Schlechte Menschen bleiben nicht im Land. 31. Gute Menschen sprechen weise Worte. Schlechte Worte werden nicht bleiben. 32. Gute Menschen wissen, was richtig ist. Schlechte Menschen reden nur Unsinn.